Heilig, heilig, heilig bist du, Herr Gott Sabaoth. Alle Wesen auf der Welt rufen laut zu ihrem Gott. Ohne dich hat unser Leben kein rechtes Ziel. Ohne dich ist unser Streben verlorenes Spiel. Ohne dich laufen wir blind durch das weite Land. Frieden und Glück kommen stets nur aus deiner Hand. Heilig, heilig, heilig bist du, Herr Gott Sabaoth. Alle Wesen auf der Welt rufen laut zu ihrem Gott. Ohne dich und ganz allein nur auf sich gestellt, zerstört der Mensch jede Ordnung auf diese Welt. Ohne dich streut man nur Angst übers weite Land. Frieden und Glück kommen stets nur aus deiner Hand. Heilig, heilig, heilig bist du, Herr Gott Sabaoth. Alle Wesen auf der Welt rufen laut zu ihrem Gott. Ohne dich ist unsere Welt voll von Hass und Mord. Ohne dich gibt es nur Bosheit an jedem Ort. Ohne dich streut man nur Krieg übers weite Land. Frieden und Glück kommen stets nur aus deiner Hand. Heilig, heilig, heilig bist du, Herr Gott Sabaoth. Alle Wesen auf der Welt rufen laut zu ihrem Gott.